Warum Politiker ständig zwischen Menschenleben abwägen. Die deutsche Rakete schlug am 18. Juni 1944 in der Nähe des Buckingham Palace ein und tötete 121 Menschen. Es handelte sich um eine V-1-Rakete. V stand für Vergeltungswaffe, die ultimative Fernwaffe der Nationalsozialisten, eine unbemannte 2 Tonnen schwere Rakete, die sich in eine Bombe verwandelt, wenn ihr der Treibstoff ausgeht. Die deutsche Artillerie benutzte Abschussrampen in Nordfrankreich und den Niederlanden, um die Raketen auf London zu feuern, wo sie verheerende Schäden anrichteten. Als Gegenstrategie fasste der britische Premierminister Winston Churchill daher den Plan, die Wehrmacht über die Einschlagsstellen zu täuschen. Seine Doppelagenten meldeten dem Feind, dass die Raketen zu weit nördlich einschlugen. Die deutsche Artillerie verkürzte daher die Flugbahnen, sodass die Raketen nicht mehr in der dicht besiedelten Londoner Innenstadt, sondern in den südlichen Vororten explodierten. Churchills Entscheidung hatte einen fahlen Beigeschmack, weil in den Vororten Arbeiter lebten, während im Zentrum die Menschen aus der Mittel- und Oberschicht wohnten. Ob die Operation ein Erfolg war, ist bis heute umstritten. Churchills Entscheidung jedenfalls war eindeutig konsequenzialistisch. Lass einige sterben, um viele zu retten. Im Krieg und in anderen Krisen erwarten wir gerade von Politikern, dass sie das Gemeinwohl im Auge haben. Und das heißt oft genug, dass sie Menschenleben gegeneinander aufwiegen müssen. Nicht nur in der Weltpolitik wird bilanziert. Auch im Alltag finden sich viele Beispiele für konsequenzialistische Überlegungen. Wenn Notärzte zu einem Massenunfall kommen, teilen sie die Opfer in 3 Gruppen ein. Den Leichtverletzten muss man nicht helfen, während die Schwerverletzten nur unter großem Aufwand zu retten sind. Daher sind es die Mittelschwerverletzten, um die sich die Rettungskräfte zuerst kümmern. Diese sogenannte Triage ist auch beim Militär und bei Naturkatastrophen üblich. Wenn die Ressourcen so knapp sind und nicht alle versorgt werden können, muss man schnell und nach Prinzipien handeln. Andernfalls droht die Gefahr, dass die Helfer die Opfer nach subjektiven und damit unfairen Kriterien einteilen. Die Triage ist purer Konsequenzialismus. Auch in Friedenszeiten müssen Politiker immer wieder abwägen. Angenommen, die Erforschung seltener Erbkrankheiten kostet 10 Millionen Euro. An Krankheit A sterben jährlich 10 Menschen, während Krankheit B 50 Opfer fordert. Sofern das Budget nur für eine Krankheit reicht, wird das Gesundheitsministerium natürlich die Erforschung von Krankheit B fördern, damit das entwickelte Medikament mehr Menschenleben rettet. Opfere 10, rette 50. Ein klassischer Weichenstellerfall.